SWR 2 Wissen. Gänzliches Vergessen. Um Alzheimer als Thema in der Literatur geht es in der nun folgenden Sendung von Eva Susanne Bayer. Das sechste Alter. Der Pantalon. Hager in Schlappen, auf der Nase die Brille, Beutel ihm zur Seite. Die Hose ist noch gut, doch viel zu weit für die verschrumpften Lenden. Und die Stimme, die tief und männlich war, wendet sich wieder zum kindischen Diskant und pfeift und quiekt bei jedem Wort. Die letzte Szene endlich, die diese seltsame Geschichte abschließt, ist zweite Kindheit. Und dann nur vergessen. Ohne Auge, Zähne, Zunge, ohne alles. Vergessen, versinken, zweite Kindheit. So beschreibt der melancholische Jacques in Shakespeares Komödie »Wie es euch gefällt« das hohe Alter, das um 1600 allerdings nur wenige Menschen erreichten. Unbemerkt, in Stücken und Stückchen entglitt ihr die Vergangenheit. Alles Gewesene löste sich auf und verschwand. Die Gegenwart trat auf der Stelle. Eine Zukunft gab es nicht. Leonore Suhl dagegen schildert 1991 in ihrem Roman »Frau Dahls Flucht ins Ungewisse« eine Krankheit, die einen Namen hat. Alzheimer. Die Krankheit wurde 1906 beim 37. Jahrestag der Süddeutschen Irrenärzte in Tübingen von Alois Alzheimer, einem nicht sonderlich interessierten Publikum, vorgestellt und geriet sofort wieder in Vergessenheit. Weil sie meistens Menschen über 65 betraf, schob man sie als unbedeutend zur Seite. Um die Jahrhundertwende lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern um 45, bei Frauen um 48 Jahre. Heute aber, bei ständig steigender Lebenserwartung, droht Alzheimer die Volksseuche des 21. Jahrhunderts zu werden. In den USA zählt man bereits 4 Millionen Betroffene. In Deutschland sind es fast 1 Million. Tendenz steigend. Die Krankheit beginnt mit kleinen Aussetzern, wie sie Martin Suter in seinem bissigen Krimi »Small World« schildert. Seit jenem Zwischenfall, als Konrad Lang Rosemaries Haus nicht mehr finden konnte, obwohl er praktisch davor stand, waren ihm ähnliche Dinge passiert. Das Dümmste? Er hatte im Lift den Knopf für den Keller gedrückt, war ausgestiegen und hatte den Weg zurück in den Lift nur durch Zufall gefunden. Das Gefährlichste? Er hatte Teewasser aufgesetzt und die falsche Herdplatte angeschaltet. Dummerweise die, auf der eine hölzerne Salatschüssel stand. Als er eine halbe Stunde später in die Küche ging, um Teewasser aufzusetzen, brannte die Salatschüssel und die Rolle Haushaltspapier neben dem Herd ebenfalls. Prominente Opfer rückten die einst marginale Krankheit in den Mittelpunkt des Medieninteresses. Rita Hayworth, Filmstar der 40er und 50er Jahre, war die erste, die vor den Augen der Welt zerfiel. Ronald Reagan, Bubi Scholz, Helmut Zacharias, Helmut Schön und William de Koning, Politiker, Sportler, Fußballtrainer und Künstler, traf dasselbe Schicksal. Doch während man bei Rita Hayworth anfangs noch glaubte, sie litte unter den Folgen exzessiven Alkoholmissbrauchs, war bei den anderen die Ursache bekannt. Im November 1994 verabschiedete sich Ronald Reagan von der Öffentlichkeit mit den Worten: »Ich beginne jetzt die Reise in die Abenddämmerung meines Lebens. Aber ich weiß, dass es für Amerika immer einen lichten Morgen gibt.« Noch ist Alzheimer unheilbar, nicht zu stoppen und irreversibel. Gelänge es, das erste Krankheitsstadium mit einer leichten Vergesslichkeit und einer geringen Desorientierung zu verlängern, wäre Alzheimer besiegt. Viele tausend Wissenschaftler forschen danach. Millionen werden investiert. Die Krankheit macht Angst. Deshalb wird sie in der Literatur, der bildenden Kunst und in den Medien immer häufiger zum Thema. Der Roman »Small World« des Schweizers Martin Suter mischt realistische Krankengeschichte, Krimi und Tragikomödie. Er beginnt mit einem Paukenschlag. Als Konrad Lang zurückkam, stand alles in Flammen. Außer dem Holz im Kamin. Konrad Lang, 65 Jahre alt, leidet an Alzheimer, weiß es aber noch nicht. Das Schicksal, das es nie besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht mit ihm meinte, scheint ihm endlich einmal wohlgesonnen. Er verliebt sich in eine wohlhabende Frau und erlebt einen zweiten Frühling. Konrads Vergesslichkeit macht seine Freundin Rosemarie aber stutzig. Mir ist ein Zettel in die Hände gekommen, mit dem du unsere Wohnung findest und dich an meinen Namen erinnerst. Wo? Im Kühlschrank. Das war nicht das erste Mal, dass ich Dinge an seltsamen Orten fand. Zum Beispiel? Socken im Backofen. Im Backofen? Ja, warum hast du nichts gesagt? Ich hielt es nicht für wichtig, eine kleine Zerstreutheit. Noch was? Na, du hast gesagt Dinge. Kondome im Tiefkühlfach. Mit Himbeergeschmack. Konrad hatte die Kondome mitgenommen, als er nicht mehr aus dem Supermarkt hinausfand, deshalb einer jungen Frau folgte und, um nicht aufzufallen, alles in den Einkaufswagen hineinwarf, was ihm in die Finger kam. Die harmonische Beziehung zwischen Konrad und Rosemarie scheint der Krankheit standzuhalten. Aber ein Arzt rät Rosemarie, Konrad in ein Pflegeheim zu geben. Ich habe Frauen erlebt, die 30, 40 Jahre mit ihren Männern gelebt hatten, die sich ein Leben ohne sie überhaupt nicht vorstellen konnten. Die zu mir sagten, wenn ich ihn nicht bald aus dem Haus habe, fange ich an, ihn zu hassen. Ich war ein Jahr lang sehr verliebt. Das reicht nicht für 5 Jahre Hintern wischen. Bei Alzheimer-Kranken bleiben früheste Kindheitserinnerungen am längsten erhalten. In Suthers Small World können sogar noch frühe Erinnerungen geweckt werden. Daraus wird eine Kriminalgeschichte um finstere Familiengeheimnisse, Habgier und Mord. Für Leser, die sich ein bisschen über Alzheimer informieren und trotzdem nicht in Depressionen versinken wollen, ist dieses Buch die ideale Lektüre. Alle anderen Bücher beunruhigen. Dazu gehört Elegie für Iris des britischen Literaturprofessors und Kritikers John Bailey. Er war mit der bekannten Schriftstellerin und Philosophiedozentin Iris Murdoch über 40 Jahre lang verheiratet. 1994 begann ihre Krankheit, 1999 starb sie. Bis kurz vor ihrem Tod pflegte Bailey seine Frau zu Hause. Alzheimer-Kranke sind nicht immer sanftmütig, ich weiß es wohl. Aber Iris ist in vieler Hinsicht immer noch die Alte. Ihre Konzentrationsfähigkeit hat sie verloren, wie auch das Vermögen, zusammenhängende Sätze zu bilden und sich daran zu erinnern, wo sie ist oder war. Sie weiß nicht, dass sie neben ihren philosophischen Werken 26 bemerkenswerte Romane geschrieben hat, dass sie ja alle bedeutenden Universitäten die Ehrendoktorwürde verliehen haben, dass sie den Titel einer Dame of the British Empire trägt. Wenn sie von einem Bewunderer oder Freund gebeten wird, einen ihrer Romane zu signieren, betrachtet sie das Buch voll freudiger Überraschung, ehe sie dann mühsam ihren Namen und, wenn sie kann, den des anderen schreibt. In seinem Buch beschwört Bailey, als wolle er sich selbst vergewissern, ihr gemeinsames Leben herauf, an das aber nur er sich erinnert. Mit großem Einfühlungsvermögen versetzt er sich in die Kranke und findet Eigenschaften erhalten, die er schon immer an Iris schätzte. Trotz ihrer unaufhörlichen, ängstlichen Fragerei scheint Iris gar nicht zu wissen, wie man sich beklagt. Die Krankheit, die Wesenszüge so sehr betonen kann, dass es fast einer teuflischen Parodie gleicht, hat es in ihrem Fall nur geschafft, ihre natürliche Güte zu verstärken. Weil er nie mit dem Schicksal hadert, sondern die Krankheit ins Leben integriert, trifft er ihr gegenüber fast immer den richtigen Ton. Eines Tages fiel mir ein alberner Kindervers ein, an den ich seit langem nicht mehr gedacht hatte. Mary und ihr kleiner Bär, er war so lieb und nett und folgte ihr, wohin sie ging, vom Aufstehen bis ins Bett. Iris lächelte nicht nur, sondern sah zudem verschmitzt und konzentriert aus. Irgendwo in den verlassenen Bereichen ihres Gehirns wurden alte Kontakte und Impulse aktiviert, Drähte verbunden. Aber das scheint nur bei Witzen zu funktionieren. Wenn man nie aufhört zu scherzen und Späße zu machen, kann man Augenblicke der Verunsicherung sehr gut auffangen. Humor scheint alles zu überleben. Mit Mitleid und Güte begleitet John Bailey seine Frau. Er lenkt sie ab und stimuliert die noch vorhandenen Fähigkeiten. Wenn Iris vergnügt ist, bei einem Drink oder im Auto, zwitschert sie voller Selbstvertrauen Unverständliches vor sich hin. in der glücklichen Überzeugung, dass ein lebhafter Gedankenaustausch stattfindet. In solchen Situationen ertappe ich mich dabei, dass ich meinen eigenen Bewusstseinsstrom produziere, mit albernen Sätzen und zusammengerührten Zitaten. Der Tyrann auf der Chersonese war der Freiheit bester Freund, versichere ich ihr etwa mit einem feierlich bedeutungsvollen Blick. Woraufhin sie ernst, mit einem verschwörerischen Lächeln nickt, als ob ihr die strahlende Zuversicht, die aus Byrons Zeile in die Inseln Griechenlands spricht, viel bedeuteten. Elegie für Iris ist eine authentische, nüchterne und doch unendlich zärtliche Liebesgeschichte. Auch eine Liebesgeschichte, allerdings eine fiktive, ist der Roman Wie ein einziger Tag des amerikanischen Schriftstellers Nicholas Sparks. Er erzählt die Geschichte des 80-jährigen Noah und seiner Frau Ellie. Es ist ein richtiger Bestseller und hat inzwischen die 58. Auflage erreicht. Im Rückblick erscheint es offenkundig, aber am Anfang sah ich ihre Verwirrtheit als verständlich und nicht ungewöhnlich an. Sie vergaß, wohin sie ihren Schlüssel gelegt hatte. Aber wem passiert das nicht? Sie vergaß den Namen eines Nachbarn. Erst als eindeutigere Dinge passierten, wurde ich stutzig. Ein Bügeleisen im Kühlschrank, Kleider in der Spülmaschine, Bücher im Herd. Der Tag aber, als ich sie tränenüberströmt im Auto sitzen sah, weil sie den Heimweg nicht mehr wusste, war der erste Tag, an dem ich wirklich Angst bekam. Jeden Tag liest Noah, selbst krank und gebrechlich, seiner an Alzheimer erkrankten Frau aus seinem Tagebuch vor. Er hat ihre Liebesgeschichte aufgeschrieben, die ihm wie ein Wunder erscheint, weil sie sich über Zeit- und Standesschranken hinwegsetzte. Nun hofft er, wider alle Vernunft, dass seine Frau Ellie in diesen Aufzeichnungen ihre gemeinsame Geschichte und ihn selbst wiedererkennt. Bei Alzheimer wäre das ein Wunder. Aber Wunder gehören nun mal in einen richtigen Liebesroman. An manchen Tagen unterhält sich Ellie nach der Lektüre des Tagebuchs völlig normal mit ihrem Mann. Und dies sind die Tage, an denen ich weiß, dass ich es richtig mache. Du bist wundervoll, sagt sie leise und verstummt. Und in diesem Augenblick verliebt sie sich neu in mich, das weiß ich. Denn ich habe die Anzeichen wohl schon tausendfach gesehen. Ich liebe dich von ganzem Herzen, sage ich. Und ich hoffe, dass du es weißt. Natürlich weiß ich das, sagt sie atemlos. Ich habe dich immer geliebt. Noah. Noah, hallt es in meinem Kopf wieder. Noah, sie weiß, wer ich bin. Die Realität ist anders. Aber was hat eine zuckrige Liebesgeschichte mit der Realität zu tun? Bailey und Sparks erzählen aus der Sicht des fürsorglichen Ehemanns. Sie berichten, wie Krankheit nach langer Zusammengehörigkeit ertragen werden kann. Das können vielleicht Ehepartner, aber können es die Kinder? Der in den USA lebende Geschichtsprofessor, Philosoph und Schriftsteller Michael Ignatieff muss miterleben, wie seine Mutter, eine Malerin, sich mit der Alzheimer-Krankheit verändert. In seinem 1993 erschienenen, halb autobiografischen Roman »Die Lichter auf der Brücke eines sinkenden Schiffs« hat ein Sohn, der Ich-Erzähler, nicht die innere Kraft und scheitert an der Pflege. Die Frage, ob die in seiner Familie schon mehrfach aufgetretene Krankheit erblich ist, macht ihm Angst. Auch der qualvolle Erstickungstod der Mutter belastet ihn. An ihre letzte Stunde will ich mich nicht erinnern. Ich will nicht ewig dazu verdammt sein, so von ihr zu denken, wie sie in diesen allerletzten Augenblicken war, als wir, mein Bruder und ich, ihre Hände hielten, während sie um ihr Leben kämpfte und verlor, den Mund aufgerissen, um Atem ringend, den leeren Blick ins Licht gerichtet. Es muss einen Weg zurück zu den unvernarbten Anfängen geben, zu der Zeit, als sie, barfuß in ihren Mahlsachen vor sich hinsummend, glücklich und verträumt ihr Bier trinken konnte. So müsste sie in der Erinnerung aussehen. Das ist es, was ich, falls so etwas möglich ist, aus ihrem Sterben retten muss. Als die Krankheitsanzeichen sich häuften, die verlegte Brille, die vergessene Handtasche, das verbrannte Essen im Backrohr, meinte die Mutter noch lachend: »Ich werde bestimmt eine fröhliche Irre. Glaubst du nicht auch? Jedenfalls wird es für euch viel schlimmer sein. Der Vater, ein russischer Emigrant aus Odessa und Landwirtschaftsexperte im Ruhestand, kümmert sich rührend um seine immer hilfloser werdende Frau. Morgens zog er die Schürze an, machte ihr zu essen, legte ihr die Kleider zurecht, suchte zum tausendsten Mal nach ihrer Handtasche, legte ihr die Brille an der Kette um den Hals, strich ihr mit der Hand die Haare glatt und sorgte überhaupt auf jede erdenkliche Weise dafür, dass die äußere Fassade ihres Lebens erhalten blieb. Unterdessen verfasste er in seinem kleinen Arbeitszimmer unterm Dach noch immer Rezensionen und Fachstudien. An einem Punkt hielt er kategorisch fest. Solange er lebte, würde er sie nicht im Stich lassen. Der Ich-Erzähler ist, wie auch der Autor, Philosoph. Er ist nicht bereit, die Krankheit als Schicksal zu akzeptieren. Er sucht nach psychischen Ursachen, die den Körper für die Krankheit empfänglich machen. Damals habe ich meinem Vater die Schuld daran gegeben. Als er in den Ruhestand getreten war, wurden seine Ansprüche an sie unerträglich. Ich sagte ihm, ihre Ehe sei für sie zum Gefängnis geworden. Er gab zurück, ihre Ehe ginge mich überhaupt nichts an. Wenn der Vater auf einer Tagung ist, versorgt der Sohn die Mutter. Für ihn ein Gefühlswirrwarr ohnegleichen. Auch mit den scheinbar wachen Momenten kommt er nicht zurecht. Manchmal werde ich wütend, weil ich, so verrückt es auch scheinen mag, den Verdacht habe, dass sie mich auf den Arm nimmt. Manchmal scheint es, als habe sie beschlossen, mich wie Luft zu behandeln. Dann wieder scheint sie endgültig resigniert zu haben. Gelegentlich bedenkt sie mich mit einem aufreizend verschlagenen Lächeln. Was nimmt sie von ihrer Umwelt noch wahr? Wie kann man sie erreichen? Kämpft sie gegen die Krankheit? Oder kann man gegen diese Krankheit, die den Geist zerstört und den Körper verschont, gar nicht kämpfen? Als der Vater plötzlich an Herzversagen stirbt, ruht die ganze Verantwortung auf dem Ich-Erzähler und seinem Bruder. Keiner hat genug Zeit. Und schließlich bringen die beiden Söhne die Mutter ins Pflegeheim. Da bleibt einem nur die Wahl, entweder sich selbst zu opfern oder jemand anderen. Sie war erst Mitte 60. Ich wusste, sie konnte noch lange leben in diesem Zustand. Und wenn ich mich selbst um sie kümmerte, würde ich auf ein eigenes Leben vollständig verzichten müssen. Ich sagte mir das immer wieder, aber davon wurde es auch nicht besser. Der Erzähler quält sich mit Gewissensbissen. Jede freie Minute verbringt er bei der Mutter im Heim. Die Pflege wird zur Obsession. Das erträgt seine Frau nicht und wirft ihn aus dem Haus. Er vegetiert in einer kleinen Wohnung, beginnt ein Verhältnis mit der Krankenschwester, die seine Mutter nicht wie eine Irre, sondern wie einen Menschen behandelt, und weicht kaum von der Seite seiner Mutter. Erst als sie stirbt und er schreibend Trauerarbeit leistet, kann er sich von seinen Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen befreien. In den Büchern von Ignatieff, Bailey und Sparks überlappen sich Dokumentarisches und Fiktives. Nicht nur die Patienten selbst leiden an der Krankheit, sondern auch ihre Umwelt. Der Roman »Der Vergessene« von Elie Wiesel lotet in noch tiefere Schichten. Der amerikanische Schriftsteller und Hochschullehrer wurde 1928 in Siebenbürgen geboren und war als Jugendlicher in Auschwitz und Buchenwald inhaftiert. Seine Eltern und seine jüngste Schwester wurden umgebracht. Er selbst hatte sich geschworen, sollten wir, wie durch ein Wunder, eines Tages hier hinauskommen, dann weihen wir unser ganzes Leben dieser Pflicht, Zeugnis abzulegen. Seinem Buch stellt er ein Motto aus dem Talmud voraus. Achtet den Greis, der sein Wissen vergessen hat. Denn die zerbrochenen Tafeln haben ihren Platz im Schrein an der Seite der Gesetzestafeln. Malkiel sieht mit Trauer und Schrecken, wie sein Vater Elchanan Stück für Stück sein Gedächtnis verliert. Mein Vater versteht keinen Menschen mehr und keiner versteht ihn, als sei er verrückt geworden. Aber das ist nicht der Fall. Man sagt doch, ein Verrückter besäße, wie ein Tier, das geopfert werden soll, eine gewisse Einsicht oder wenigstens eine primitive Form von Verstand, der anders geartet ist als bei uns. Aber bei ihm ist der Verstand, ist der Geist selbst betroffen. Sein Leiden hat einen Namen, aber er weigert sich, ihn zur Kenntnis zu nehmen. Meint er deshalb heute, das Übel dadurch verdrängen zu können, dass er es totschweigt? Das Wort Alzheimer kommt im ganzen Buch nicht vor. Es ist weniger ein Buch über diese spezielle Krankheit als über das Vergessen generell und den Verlust einer Biografie. Hier betrifft der Verlust nicht eine Person, sondern ein ganzes Volk, das Volk der Juden. Bei den vielen leidvollen Erlebnissen der Juden, Antisemitismus, Pogrome, KZ und Massenmord, könnte man annehmen, das Vergessen sei eine Gnade. Aber im Gegenteil, wer sein Gedächtnis verliert, verliert seine persönliche und die kollektive Identität. Ganz am Anfang, noch in der ersten Phase der Krankheit, betet der Vater Elchanan: Du, der du Jerusalem zu deiner Wohnstadt erwählt hast, lass nicht zu, dass ich Jerusalem je vergesse. Du, der du dein Volk in die Zerstreuung begleitet hast, gib, dass ich mich erinnere. Gott von Auschwitz, begreife, dass ich mich an Auschwitz erinnern muss und ich auch dich daran erinnern muss. Gedenke, Gott der Geschichte, dass du den Menschen geschaffen hast, damit er sich erinnere. Du hast mich in diese Welt gesetzt, du hast mich bewahrt in den Zeiten der Heimsuchung und des Todes, damit ich Zeugnis ablege. Aber was für ein Zeuge werde ich sein ohne mein Gedächtnis? Vater Elchanan versucht deshalb, solange sein Gedächtnis noch einigermaßen funktioniert, eine Gedächtnistransfusion und erzählt seinem Sohn alles, woran er sich noch erinnert. Ich muss mich beeilen. Jede Geschichte, die ich dir nicht erzähle, wird auf immer verloren sein. Jeder Gedanke, den ich dir nicht mitteile, wird nie gedacht werden. Jedes Ereignis, von dem ich dir nicht berichte, wird auf immer ausgelöscht aus der Geschichte. Elchanan schickt seinen Sohn Malkiel ins heutige Rumänien, wo der Großvater begraben ist und er selbst Krieg und Judenverfolgung erlebte und wie durch ein Wunder überlebte. Schon als 16-Jähriger, als er im Ghetto wohnte, sah Elchanan sich auserwählt, als einer der wenigen Überlebenden alles im Gedächtnis zu behalten. Mit 16 weiß Elchanan mehr über das Leben als mancher, der 60 Jahre älter ist als er. Ich will alles erzählen, nimmt er sich vor. Ja, alles. Mein Gedächtnis muss alles speichern, alles. Das ist lebenswichtig. Wenn ich alles richtig erzähle, wenn ich alles genau berichte, werden die Juden in meiner Stadt gerettet. Dann habe ich meine Mission erreicht. Die jüdische Identität wird besonders durch die Erinnerung geprägt. Was dieses verstreut in der Diaspora lebende Volk über Jahrtausende zusammenhielt, war die gemeinsame Erinnerung an eine weit zurückliegende Vergangenheit. An die Zeit vor der Vertreibung aus Israel, an den Massenselbstmord auf der Festung Masada. Heute ist es auch die kollektive Erinnerung an Auschwitz, Dagen-Belsen, Treblinka. Für einen Juden ist nichts wichtiger als das Gedächtnis. Durch das Gedächtnis ist er mit seinen Ursprüngen verbunden. Der Sohn Malkiel geht in der Stadt, die früher zu Ungarn gehörte, den Spuren seines Vaters nach. Doch Elchanan hat noch andere Gründe, den Sohn auf die weite Reise von New York nach Rumänien zu schicken. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und deshalb werde ich jetzt bestraft. Ich habe gesehen, wie eine Sünde begangen wurde. Ein Verbrechen. Ich hätte einschreiten können, hätte einschreiten müssen, hätte schreien und zuschlagen müssen. Ich habe unsere Gebote und Gesetze vergessen, die es jedem zur Pflicht machen, das Böse zu bekämpfen, wo es sich zeigt. Ich habe vergessen, dass man nicht das Recht hat, sich abseits zu halten, zu schweigen und zuzusehen, wie das Opfer sich allein gegen seinen Angreifer wehren muss. Ich habe so vieles vergessen. Deshalb vergesse ich heute so vieles. Es war am Ende des Krieges. Der junge Elchanan kämpfte bei den Partisanen. Alle Juden seiner Heimatstadt waren ermordet worden, zuerst sein Vater. Elchanan kommt mit seinem Freund Itzig, einem bärenstarken, baumlangen Kerl, zurück. Itzig gehört nicht zu denen, die leiden und dulden. Er will sich rächen. Er erschießt nicht nur jeden Deutschen, der in seine Nähe kommt, sondern auch all die Mitläufer, die ihre jüdischen Mitbürger an die Deutschen auslieferten. Und er vergewaltigt die Witwe eines besonders brutalen Kollaborateurs. Elchanan hört die Hilfeschreie der Frau und eilt in ein Haus. In einem kleinen, halbdunklen Raum liegen zwei ineinander verschlungene Körper auf dem Boden. Die Frau schlägt um sich. Der Mann, der sich über sie geworfen hat, hält ihr den Mund zu. Elchanan geht ans Fenster und reißt die Vorhänge auf. Bist du wahnsinnig geworden, schreit Itzig. Lass uns! Elchanan tut einen Schritt vorwärts, will seinen Freund am Arm zerren, besinnt sich aber eines anderen und ruft, Itzig, mein Freund, komm, ich flehe dich an, mach Schluss. Was du tust, ist schrecklich. Willst du etwa den Heiligen spielen? Dann mach, dass du in die Synagoge kommst, hau ab. Itzig fällt von Neuem über die Frau her und sie sieht Elchanan mit verstörten Augen an. Dieser Blick zerreißt ihm das Herz. Sie sieht ihn an, als sei er ihr Retter, als sei er allmächtig. Aber das ist Elchanan nicht. Er taumelt rückwärts aus dem Zimmer und auf der Straße stützt er sich auf eine Mauer und erbricht sich. Diese Frau nun sucht Malkiel und findet sie. Doch sie denkt ganz anders über das Vergessen. Obwohl er weiß, wie grausam er ist, unterzieht Malkiel die alte Frau einem Verhör. Er zwingt sie, an die Vergewaltigung zu denken, sie ins Bewusstsein hervorzurufen. Denn von ihr hängt es ab, wie er seinen Vater in Erinnerung behalten wird. Stimmt die Version des Vaters, oder hat Elchanan vielleicht gelogen und hat sich nach Itzig über die Frau hergemacht? Also bohrt Malkiel weiter. Die Frau wird zornig. Ich habe es endlich geschafft, meine Erinnerung zu begraben und die Spuren dieses schwärzesten Tages meines Lebens auszulöschen. Es ist mir endlich gelungen, das verzerrte Gesicht, die Hände und das Keuchen jenes Mannes zu vergessen. Warum wollen Sie mir das von Gott gemachte Geschenk zerstören? Denken Sie noch manchmal an den Mann, der damals versucht hat, Ihnen zu Hilfe zu kommen? Ihm verdanke ich, dass ich noch glauben kann, dass nicht alle Menschen schlecht sind. Ich bin überzeugt, dass er ein Ehrenmann und ein guter Mensch war. Aber da ich alles vergessen wollte, habe ich auch ihn vergessen. In Wiesels Roman wird das Vergessen, ein Alzheimer-Symptom, zum Symbol für das Schicksal der Juden. In der Erinnerung an all die gemeinsamen Leiden entsteht Identität. Darum darf der Jude nie vergessen. Aber auch die anderen dürfen nicht vergessen. Der alten Frau in Elie Wiesels Roman wird bewusst, man kann nicht nur das Schlechte aus der Erinnerung verbannen. Um der Menschlichkeit willen muss man sich an beides erinnern, an das Gute und an das Schlechte. Denn beides gehört zum Leben, beides bedingt einander. In SWR 2 Wissen hörten Sie eine Sendung von Eva Susanne Bayer, Gänzliches Vergessen, Alzheimer in der Literatur.